night were a night without end. If the day would not flourish so soon, then our love could sing its full song till the end of the very last year. Must ride with the sun, and the sun must ride as he please, and the wind which brought me to you must carry me over seas, and the fire which forged love so pure will fire the brand of regret, for never such love should endure. Never such love can forget. Oh, with you I should never want more. With you I should never need none. With you our love would be sure, when all other loving have seen the moon cry, and tonight we have seen the stars moon, and tonight have our tears filled the sky, but they never can hold back. Der britische Akkordeonist und Sänger John Kirkpatrick mit seiner Aufforderung »Sing a full song«. Das schöne Lied erschien 1984 auf einer Platte, die John Kirkpatrick drei Geschwistern der Melodeon-Familie gewidmet hat. »The English Melodeon« heißt die Platte, und auf der Rückseite der LP-Hülle kann man sie auch in einem Foto bewundern. Das diatonische Knopfakkordeon mit einer Knopftastenreihe, das zweireihige Melodeon und das dreireihige. Die Basstöne auf der vom Spieler aus gesehen linken Akkordeonseite sind bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Den lang ausgehaltenen, pulsierenden Grundton bei Sing a Full Song erzeugte John Kirkpatrick auf einem dreireihigen Melodeon. Er hielt eine Knopftaste auf der Bassseite fest und klopfte mit der rechten Faust auf die Tastatur mit den Melodieknöpfen. Pale Nudes, die bleichen Nackten nennt sich dieses Quartett. Mit dabei unter anderem der Schweizer Gitarrist Wadie Giese und die Sängerin und Multiinstrumentalistin Amy DiNaio. Amy DiNaios Musik lernte ich Ende der 80er Jahre kennen. Sie hatte damals bereits diverse Kassetten mit im Alleingang produzierten Vierspuraufnahmen veröffentlicht. Amy DiNaio ist eine wahrlich vielseitige Musikerin. Ihr Gesang kann glockenrein tönen wie der einer Folksängerin oder experimentell. Sie ist eine tolle Bassistin und Saxophonistin und irgendwann Anfang der 90er Jahre tauchte dann auch das Akkordeon auf ihren Platten auf. Die Musik von den Pale Nudes wurde 1995 in Seattle, dem Wohnort von Amy DiNaio, aufgenommen. Die meines Wissens bisher einzige CD der Pale Nudes heißt Wise to the Heat. Thank you. Melodien, die mich in ihrer schweren Süße an die türkische Arabesque-Musik erinnern. Die Musik kommt aber nicht aus der Türkei, sondern von der Kölner Band Walk of the Elephants. Das Stück trägt den Titel Love Like a River und ist eine Gemeinschaftskomposition des Quartetts von Heike Branka Bass, Thomas Kagermann Geige und Keyboards, der von Unknown Cases, Dunkelziffer und Trance Groove her bekannte Stefan Krachten spielt Schlagzeug und Eli Tobel das Akkordeon. Fast alle Stücke von Walk of the Elephants sind mehr oder weniger deutlich von den Klängen ihres Akkordeons geprägt. 1998 erschien die erste CD, Mon Chic heißt sie, und da ist nicht nur Love Like a River drauf, sondern auch eine wunderbare Coverversion des Alexandra-Hits Zigeunerjunge. Album Nummer 2 von Walk of the Elephants ist bereits fertig und wird bald erscheinen. Auf die Platte freue ich mich schon. Девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас вся покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда совсем ее не ждешь, И каждый вечер тогда станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любви. Хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Um die Klänge des Akkordeons und seiner Verwandten Bandoneon und Concertina geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Wer an Tango-Musik denkt, hört vermutlich in seinem inneren Ohr neben dem typischen Rhythmus auch gleich den Klang des Bandoneons. Die beiden Tangos gerade eben kamen nicht aus dem Heimatland des Tangos Argentinien, sondern von türkischen und russischen Musikern. Gerade eben sang Pyotr Leschenko einen Tango mit dem Titel Serze, zu Deutsch Herz. Die Aufnahme entstand 1935 in England. Vor Pyotr Leschenko war der türkische Sänger, Klarinettist und Saxophonist Ibrahim Özgür zu hören, mit Kalbimde hiç yerin kalmadı, zu Deutsch In meinem Herzen ist kein Platz mehr geblieben. Aufgenommen wurde der Tango vermutlich zu Beginn der 40er Jahre in der Türkei. Die Tango-Begeisterung hatte sich schon in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts von Argentinien in weit entfernte Gegenden ausgebreitet, nach Deutschland, Russland, die Türkei zum Beispiel, und auch in Finnland wurde Tango-Musik sehr populär und von dortigen Bands dargeboten. Des argentinischen Bandoneon-Spielers und Komponisten Astor Piazzolla wird oft als Tango Nuevo bezeichnet. Seine Fusion mit Elementen europäischer E-Musik und des Jazz kenne ich jetzt schon seit etwa einem Vierteljahrhundert. Mitte der 70er Jahre wurde ich durch eine der Radiosendungen von Joachim Ernst Behrendt auf Astor Piazzolla aufmerksam gemacht. Damals war gerade eine gemeinsame LP mit dem Bariton-Saxophonisten Gary Mulligan erschienen. Einige der in meinen Ohren spannendsten Aufnahmen Astor Piazzollas fand ich aber erst vor ein paar Jahren im Ausverkauf eines kleinen Plattenladens in der Nähe des Centre Pompidou in Paris. Auf einem Vinyl-Doppelalbum war eine Oper von Astor Piazzolla und Horacio Ferré erschienen, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1968. Maria de Buenos Aires heißt die Oper und das waren gerade zwei Instrumentalstücke daraus. Zuerst eine wahnwitzige, mindestens vierstimmige Fuge und als zweites ein Allegro Tangabile. Von Astor Piazzolla zu einem anderen genialen Komponisten Südamerikas. Hier ist ein Stück von dem brasilianischen Flötisten und Keyboarder Hermeto Pascoal, interpretiert von dem Klarinettisten und Saxophonisten Michel Portal und dem Akkordeonvirtuosen Richard Galliano. Corinho heißt das Stück. Thank you. Klänge des Akkordeons und seiner Verwandten geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Pauline Olivieros mit ihrem Akkordeon in den halligen Räumen eines ehemaligen Wasserspeichers in Köln. Die Aufnahme entstand im Dezember 1984 und wurde auf dem Album Vor der Flut veröffentlicht, zusammen mit Musik der Saxophonmafia von Heiner Goebbels und vielen anderen. Vor Pauline Olivieros spielte Michel Portal und Richard Galliano eine Komposition von Hermeto Pascual, Corinho, zu finden auf ihrer Duo-CD Blow Up aus dem Jahr 1996. Accordions Go Crazy ist das Motto der heutigen Soundcheck-Ausgabe und das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass es eine Band gibt, die so heißt. Accordions Go Crazy. Thank you.

zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk drehte sich heute alles um die Klänge von Akkordeon, Bandoneon und Concertina. Das war gerade eine Trilogie mit ganz unterschiedlichen Akkordeonwelten. Zuerst Musik vom Quintett des Schlagzeugers Steve Aguel. Circuit heißt die CD, mit Aufnahmen aus dem Jahr 1997. Zu hören war daraus die Nummer Duckin. Danach gab es eine Art Zeitlupenperspektive eines Akkordeons mit dem Titel Harmonika, zu finden auf der zweiten LP von Kraftwerk aus dem Jahr 1971. Und ganz am Schluss war gerade ein Walzer in der Musette-Tradition zu hören, gespielt von einem der bekanntesten Akkordeonisten Frankreichs, von Marcel Azoulay. Knapp zwei Akkordeon-Soundcheck-Stunden sind fast vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank an dieser Stelle gebührt Michael Riedel, Susanne Stressel und Jürgen Küpper für tolle Anregungen mit Akkordeonmusik und ihren Interpreten. Hier kommt zum Schluss Adwenger aus Österreich. Yeah.